Kommunistenkneipe. Z. Die Podcast-Serie mit der Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, heute mit einer neuen Serie, dem Versuch einer neuen Serie, Z, die Podcast-Serie der Zeitschrift Marxistische Erneuerung in der Kommunistenkneipe. Wir haben ja in der Vergangenheit schon regelmäßig mit Autoren dieser Zeitschrift zu tun gehabt und haben uns jetzt gedacht, dass wir das in eine Regelhaftigkeit bringen können. Und heute haben wir uns einen Autoren eingeladen in die Kommunistenkneipe, der auch in der aktuellen Z einen Artikel geschrieben hat. Er ist regelmäßiger Autor in der Z. Jörg Goldberg. Willkommen, Jörg Goldberg, erstmal. Vielen Dank. Ich werde auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher etwas zu Jörg Goldberg sagen. Zunächst aber vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht wissen, was ist die Z? Die Z ist eine marxistische Fachzeitschrift, die jetzt schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, politische, ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung kritisch analysiert. Sie veröffentlicht theoretische Beiträge zu Klassenverhältnissen, zu Globalisierung, Neoliberalismus, sozialen Bewegungen. Und richtet sich eigentlich an alle, die die kapitalistische Gesellschaft aus einer kritischen, marxistischen Perspektive verstehen wollen. Und dazu haben wir uns, wie ich eben schon erwähnte, Jörg Goldberg heute eingeladen. Jörg Goldberg ist unter anderem Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt auf Krisentheorie, Kapitalismusanalyse, globale Entwicklung. Er war früher Mitarbeiter am Institut für marxistische Studien und Forschung, wo er sich auch unter anderem mit Krisentheorie beschäftigt hat, hat zahlreiche berufliche Stationen, auch internationale, die ich jetzt nicht alle aufzähle, die man aber nachlesen kann. Wir verlinken sicher auch nochmal den Text. Hat unter anderem in jüngerer Vergangenheit auch das Buch Ein neuer Kapitalismus, Grundlage historischer Kapitalismusanalyse geschrieben, wozu wir vielleicht auch nochmal ins Gespräch kommen. Und man könnte vieles ergänzen. Der heutige Grund für die Einladung ist, dass Jörg Goldberg, der regelmäßig in der Z schreibt, einen Artikel geschrieben hat, der mir sehr ins Auge gesprungen ist, mit dem Titel Neoliberalismus und Etatismus, Gegensatz oder Variantenwechsel. Sehr spannend, räumt auch mit einigen Missverständnissen und Unklarheiten auf, fand ich. Und darüber würde ich gerne mit dir ins Gespräch kommen. Sehr gern, ja. Gut, Jörg. Schön, dass du hier bist. In deinem Artikel argumentierst du, dass der vermeintliche Gegensatz zwischen Neoliberalismus und Etatismus auf ein Missverständnis beruht. Es wird ja häufig, auch in der linken Debatte, immer mal wieder, alle paar Jahre habe ich den Eindruck, das Ende des Neoliberalismus ausgerufen mit Verweis auf bestimmte Entwicklungen. Du argumentierst aber, der Neoliberalismus habe eigentlich nie einen schwachen Staat gewollt, sondern eigentlich immer einen, der Märkte aktiv schützt und Eigentumsverhältnisse stabilisiert. Einen marktschützenden Etatismus also. Wie verstehst du denn eigentlich diesen starken Staat im neoliberalen Sinne? Genau, und worin liegt für dich der entscheidende Unterschied zu einem klassischen wohlfahrtsstaatlichen Etatismus, der auf gesellschaftliche Umverteilung zielte, falls es den denn überhaupt so gab? Gut, um das zu beantworten, ganz kurz vielleicht nochmal der historische Ausflug. Ja. Neoliberalismus, also das Neo, was ist eigentlich der Unterschied zum klassischen Liberalismus und die Gemeinsamkeit? Die Gemeinsamkeit ist, dass der klassische Liberalismus, der Neoliberalismus, sich bezieht auf die Neoklassik, und die Neoklassik geht davon aus, dass Märkte basierend auf dem Privateigentum immer zum Gleichgewicht tendieren. Also das Lob der Märkte ist sozusagen die Gemeinsamkeit zwischen Liberalismus und Neoliberalismus. Die Neoliberalen haben dann eigentlich ab den 1930er Jahren erkannt, dass die Märkte aus sich heraus entweder zur Selbstabschaffung neigen oder gefährdet sind durch politische Entwicklungen. Wir können sagen, in Deutschland war der Ausgangspunkt der Ordoliberalismus, der sagte, Märkte ja, aber die neigen zur Vermachtung, zur Monopolbildung, und deswegen brauchen wir ein Staat, der das verhindert, also im Grunde Fusionskontrolle gegen antimonopolistische Maßnahmen. Das ist im Grunde eine Variante, die heute vollkommen bedeutungslos ist und verschwunden ist. Im Gegenteil, man fördert ja europäische, deutsche Champions, man lockert eher die Fusionskontrolle. Und also ironischerweise ist diejenige, die den Vater des deutschen Ordoliberalismus, nämlich Walter Eucken, am meisten zitiert, ist Sarah Wagenknecht. Der zweite Aspekt, die Gefährdung der Märkte durch politische Eingriffe, vor allem durch die Demokratie, die Massendemokratie, die nun sich nicht auf politische Prozesse beschränkt, sondern, das ist die Gefahr für den Markt, versucht, durch Umverteilungsmaßnahmen, wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen in den Marktprozess einzugreifen. Und das, die Verteidigung gegen diese Eingriffe steht eigentlich heute im Zentrum des Neoliberalismus. Das heißt, Neoliberalismus braucht den Staat, um zu verhindern, dass die Massendemokratie nun in den in die Entscheidungsfreiheit der Unternehmen eingreift. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Und damit ist eigentlich das Hauptproblem des Neoliberalismus die Demokratie. Sie ist nicht unbedingt gegen die Demokratie, aber sie sieht die Gefahr, dass die Demokratie Mehrheitsentscheidungen nun in die unternehmerische Freiheit eingreifen. Und das ist der Punkt, wo eben der Neoliberalismus im Grunde ja seine Politik herausentwickelt. Ja, genau. Und in deinem Text beschreibst du ja auch, wie eben diese, also theoretische Tendenz von demokratischen Institutionen einzugreifen, also in Marktmacht eigentlich eingebettet wird durch rechtliche oder institutionelle Begrenzung, also etwa durch so Sachen wie die Schuldenbremse oder die Macht von Zentralbank oder auch zahlreiche europäische Fiskalregeln zum Beispiel, wo eigentlich quasi schon im Betriebssystem, könnte man sagen, diese Begrenzung oder ja Aufrechterhaltung der Marktmacht der Konzerne schon eingebaut ist. Kann man also sagen, Neoliberalismus ist ein Projekt, das bürgerliche Demokratie formal schon bejaht, vielleicht sogar braucht, aber ökonomisch die progressiven Potenziale neutralisiert, genau mit diesen Sperrungen für soziale Gestaltung, oder ist es noch komplexer? Wie könnte man das fassen? Naja, es ist etwas komplizierter, weil es halt im Neoliberalismus sehr viele verschiedene Strömungen gibt, auch in Bezug auf zur Demokratie. Wir kennen alle Friedman und die Chicago Boys, die den Putsch in Chile begrüßt haben. Der Neoliberalismus kann also auch mit politischen Diktaturen leben. Das heißt nicht, dass die Neoliberalen also alle für Diktatur sind. Im Gegenteil, es gab da und gibt da auch aufrechte Demokraten. Aber halt das Kernproblem ist, die Reichweite der Demokratie auf die politische Sphäre zu begrenzen und möglichst die Wirtschaftspolitik, also alles, was Einfluss also auf die unternehmerische Entscheidungsfreiheit hat, auszublenden. Daher, also wie du richtig gesagt hast, tendieren neoliberale Positionen dazu, wirtschaftspolitische Entscheidungen, wenn möglich, aus dem demokratischen Diskurs rauszunehmen und objektive Regeln zu schaffen, wie zum Beispiel die deutsche Schuldenbremse, was jetzt nun im Endeffekt nicht funktioniert hat. Die Lieblingspolitik der Neoliberalen war eigentlich der Monetarismus, der davon ausgeht, Märkte sind im Gleichgewicht, man muss nur eine richtige Geldpolitik machen. Und die Geldpolitik machen die Notenbanken, und die Notenbanken sind zunehmend ab den 1950er Jahren politisch sogenannt unabhängig geworden. Das heißt, das war eigentlich eine Orientierung, vor allem der Name Friedman steht dafür, die sagten, ja prima, Die Wirtschaft ist im Gleichgewicht, wenn man eine richtige Geldpolitik machen. Das hat allerdings nicht funktioniert und ist eben 2008 gescheitert, wo sich gezeigt hat, dass das eben nicht ausreicht, dass die Politik da eben weiter ausgreifen muss. Und damit ist der Neoliberalismus wieder in seine, sag mal, in sein altes Dilemma verfallen, nämlich zu sagen, Demokratie ja, aber wo endet die Demokratie? Und das ist halt im Grunde der Punkt, der im Neoliberalismus diskutiert wird und der auch teilweise umstritten ist. Sehen euch die also kurze ich kann Nachfrage. Vielleicht nochmal ein Zitat bringen, das von dem Biebricher, der das meiner Ansicht nach auf in ein paar Worten klar sagt. Also Neoliberalismus steht für kapitalistische Märkte, die in autoritäre politische Formen eingebunden sind. Also die Trennung zwischen Marktfreiheit und autoritären politischen Formen. Und ich denke, das ist für heute eigentlich eine zutreffende Beschreibung. Ja, du hast ja gerade erwähnt, 2008, massiver Einschnitt, wo es ja dann auch große staatliche Konjunkturprogramme oder Eingriffe gab oder Versuche, viel zu investieren. Bei Corona haben wir es auch nochmal gesehen. Und da waren dann ja auch Schlagzeilen voll mit, ist das jetzt die Abkehr vom Neoliberalismus? Du würdest ja sagen, nein, wenn ich dich richtig verstehe. Das sind dann temporäre Rettungsprogramme, um eigentlich wieder zurückzukehren später zu dem Prinzip. Oder wie darf ich das verstehen? Ich denke, das ist genau so. Das war nach 2008, 2009 so. Das war nach der Corona-Krise so, dass man gesagt hat, der Neoliberalismus ist am Ende. Aber es waren eigentlich nur bestimmte Ausformungen 2008, 2009, also der Monetarismus am Ende. Und klar ist, dass auch Konjunkturprogramme nicht unbedingt gegen neoliberale Prinzipien verstoßen, weil sie ja den Unternehmen wieder auf die Beine helfen. Also das ist kein grundlegender Widerspruch. Man muss halt sehen, dass sozusagen die Neoliberalen sagen, wir brauchen Politik, um die Märkte zu schützen. Das Wie ist aber sehr differenziert, hängt von den jeweiligen Positionen ab und halt vom jeweiligen Kontext. Genau, du hast da ja auch eben schon angedeutet, es gibt eigentlich viele Strömungen. Es gibt jetzt nicht den Neoliberalismus, auch jetzt historisch gesehen ja verschiedene Entwicklungslinien. Also hast ja schon erwähnt, den Ordoliberalismus, später vielleicht dann in Großbritannien der Thatcherismus, wieder anderes Programm bis zur heutigen Industriepolitik. Ist ja schon ein sehr wandlungsfähiges Projekt, vielleicht auch wandlungsfähiger, als manche Gegner sich das wünschen würden. Und du beschreibst in dem Artikel in der Z, den man also auch vielleicht nachlesen sollte, aber du beschreibst ein bisschen die Kombination aus Austerität, Deregulierung und zugleich gezielter Staatsintervention, also das, was du gerade meintest. Ja. Vielleicht kannst du nochmal ein Beispiel erklären, wie das ineinander greift. Das würde mich nochmal interessieren. Ja, also sagen wir, der Hauptpunkt in der großen Breite jetzt neoliberaler Wirtschaftspolitiken ist, denke ich, die politische Kontextabhängigkeit. Ich erkläre das mal mit dem Verhältnis zu den Staatsschulden. Der Reagan, der ab im 1981 für die neoliberale Periode oder Beginn der neoliberalen Periode international steht, hat sich um Staatsschulden keine großen Sorgen gemacht. Im Gegenteil, seine Periode war eigentlich der Zeitraum, in dem die amerikanischen Staatsschulden am stärksten gewachsen sind. In Deutschland dagegen sind Staatsschulden politisch verpönt. Aus historischen Gründen vielleicht. Das heißt, in Deutschland steht eigentlich finanzpolitische Austeritätspolitik, das heißt die Ablehnung des Schuldenmachens, im Mittelpunkt der neoliberalen Politik, bis hin, dass viele geglaubt haben, die Schuldenbremse sei sozusagen identisch mit neoliberaler Wirtschaftspolitik. ist es einfach so, dass mit Berufung auf die Staatsschulden bis heute sozialpolitische Maßnahmen, Umverteilungsmaßnahmen abgewiesen werden können. Das ist politisch mehrheitsfähig, wenn jemand sagt, tut mir leid, wir würden zwar gern die armen Leute noch mehr unterstützen, aber das würde ja zur Erhöhung der Staatsschulden führen und damit also auf Kosten der kommenden Generationen. Und das ist ein Argument, das in Deutschland mit seinen historischen Erfahrungen sehr gut zieht. In Frankreich zieht das sehr wenig, weil Frankreich ist auch politisch und auch die politische Kultur ist eher pro Staat etatistisch ausgerichtet. Deswegen ist der Verweis auf Staatsschulden dort nur mit sehr begrenzter politischer Durchschlagskraft vorzubringen. Also das heißt, dass die Tatsache, dass in Deutschland eben Staatsschulden so unpopulär sind, hat dazu geführt, dass die Frage des Schuldenmachens der Staatsschulden in den Mittelpunkt, also die schwarze Null, in den Mittelpunkt der Debatten über Wirtschaftspolitik gerückt ist. Das ist aber, wie gesagt, hängt mit der politischen Kultur ab zusammen und ist eben im Kontext der deutschen Politik nur zu verstehen. Oder ein anderes Beispiel, die Neoliberalen sind gewerkschaftsfeindlich, weil sie im Prinzip Gewerkschaften als Institution ablehnen, die die unternehmerische Freiheit beschränken, in unterschiedlichem Maße. Und Thatcherismus, also Maggie Thatcher, hat eigentlich in ihrer zweiten Regierungsperiode den Kampf gegen die Gewerkschaften in den Mittelpunkt ihrer Politik gestellt. Reagan hat das nicht getan. Ich würde mal sagen, weil die amerikanischen Gewerkschaften ohnehin schwach waren. Und zum anderen, jetzt persönliche Dinge, er hat ja sozusagen seine politischen Sporen als Vorsitzender einer Schauspielergewerkschaft verdient. Das heißt, die antigewerkschaftliche Politik, es gab auch Elemente in den USA, stand aber keineswegs im Mittelpunkt, so wie zum Beispiel in Großbritannien. Also das heißt, dass eben, das meine ich damit, dass die Frage, welche Maßnahmen konkret wird und welche Wirtschaftspolitik konkret durchgesetzt wird, sehr stark kontextabhängig ist. Okay. Daher auch der besondere deutsche Weg. Ja, doch, das ist so. Da könnte ich vielleicht nochmal zum besonderen deutschen Weg. Das ist ja interessant, dass die wichtigsten Maßnahmen, also da steht die Agenda 2010, ist ja gar nicht von Kohl nach 82, als Kohl an die Regierung kam, durchgesetzt worden. Der hat ja eher die geistig-moralische Wende in den Mittelpunkt gestellt. Die ökonomische, wirtschaftspolitische Wende, das war ja alles Rot-Grün, Schröder-Fischer. Und deswegen wird in Deutschland, im Falle von Deutschland, auch von einem verzögerten Neoliberalismus gesprochen. Und ich denke, ein Punkt in Deutschland ist halt diese Vorstellung des Korporativismus. Das heißt, dass man, also Stichwort soziale Marktwirtschaft, die verschiedenen sozialen Kräfte einbinden möchte. Allerdings ohne ihnen nun Eingriffe in die unternehmerische Entscheidungsfreiheit zu garantieren. Deswegen denke ich, hat man sehr lange gebraucht, bis man mit der Agenda 2010, also doch sehr radikal vorgegangen ist. Und das konnten dann letztendlich nur die Sozialdemokraten machen, die halt durch ihre enge Verbindung zu den Gewerkschaften diese halt von allzu heftigen Gegenmaßnahmen abhalten konnten. Das ist die Spezialität in Deutschland. Und dieser Sozialkooperativismus, der im Gegensatz halt zu Frankreich, der auf Konsens aus ist, der spielt auch heute noch eine große Rolle. Allerdings, ich würde mal sagen, auf niedrigem Niveau. Ja, ich denke auch, das war wahrscheinlich ein sehr geschicktes, integratives Moment bei der rot-grünen Regierung, von der ja sich einige wahrscheinlich was ganz anderes erhofft hatten. Ein Spaltprodukt dieser Entwicklung war damals ja auch die WASG und die Linke, ne, letztendlich, Ja, die genau. aber ja auch auf ihre Weise dann wieder integriert wurde über Landesregierung, ne? Also insofern eigentlich auch ein geschickter Versuch, Gewerkschaften einzubinden. Und das scheint ja auch ein deutsches Instrument zu sein an dieser Stelle. Das scheint im Grunde bis heute so zu funktionieren. Ob es das auch in der Zukunft so funktionieren wird, im Zuge eben der großen Anforderungen an die Rüstungsausgaben, das bleibt abzuwarten. Oder ob es doch mal einen Bruch innerhalb der Gewerkschaften mit Teilen der SPD geben wird. Na gut, wir werden sehen. Gut, was ich ganz interessant finde, also es ist ja bekannt, dass die neoliberale Politik, jetzt mal etwas verallgemeinert gesprochen, in Entwicklungs- und Schwellenländern durch Strukturreform und Marktöffnung Disziplin ausgeübt hat, häufig, also über teilweise drakonische Maßnahmen. Was bleibt denn eigentlich heute von diesen Prinzipien, wenn man teilweise nachvollziehen kann, dass selbst in internationalen Organisationen wie dem IWF mittlerweile die Wirksamkeit in Frage gestellt wird, auch im Hinblick auf auch neue Kräfte, ne? Ich denke an die BRICS oder so. Also wird es dabei bleiben? Ist das weiterhin der gängige Weg? Oder erleben wir heute einen neuen globalen Etatismus, in dem Märkte zwar formal frei bleiben, aber durch internationale Institutionen politisch abgesichert werden? Also wie schaust du auf diese Entwicklung? Also zu dem Stichwort globaler Etatismus, da würde ich ganz klar Nein sagen. Bevor ich jetzt nochmal auf den IWF und den Washington-Konsensus eingehe, würde ich vielleicht erstmal auf diesen Punkt eingehen. Die Neoliberalen haben sich eigentlich über diese Frage, ist es gut, wirtschaftspolitische Entscheidungsbefugnisse auf supranationale Institutionen, konkret auch in der EU zu verlagern, haben die sich im Grunde gespalten und auseinanderdividiert. Es gab bei den Neoliberalen energische Gegner der Verlagerung von Kompetenzen, wirtschaftspolitischen Kompetenzen auf die EU und große Anhänger der EU. Wenn ich mal mit den Anhängern anfange, dann passte denen und war ihnen auch bewusst, dass mit der Verlagerung von wirtschaftspolitischen Entscheidungsbefugnissen auf eine supranationale Ebene, die nur noch in geringem Maße von demokratischen Mehrheitsentscheidungen, die ja letztendlich im Rahmen des Nationalstaats nur funktionieren, abgeschottet sind. Also die EU ist eine weit von von Mehrheitsentscheidungen in den einzelnen Staaten entfernte Institution. Und von daher haben sich einige erhofft, wenn wir also mehr Kompetenzen auf die EU-Ebene verlagern, dann entziehen wir den Mehrheitsentscheidungen in den einzelnen Nationalstaaten und machen sie dadurch auch unempfindlicher für demokratische Prozesse, Anforderungen seitens Gewerkschaften, seitens Sozialverbänden und so weiter. Andere dagegen haben das bekämpft, weil sie sahen, dass damit gleichzeitig eine globale oder eine supranationale Bürokratie entstand, die dann ihrerseits Tendenzen zur Verselbstständigung hat. Und wir haben ja heute auch die Debatte über Bürokratieabbau auf der EU. Das ist also im Grunde, sag mal, auch eine Reaktion, die sagt, also diese EU ist uns also zu üppig geworden und die greift nun als Bürokratie sozusagen geleitet durch Eigeninteresse in die unternehmerische Freiheit ein. Das wollen wir auch nicht. Allerdings hat sich ja die Situation inzwischen geändert. Die supranationalen Institutionen, also ich nehme jetzt mal die Bretton Woods-Institutionen wie Internationale Währungsfonds und Weltbank, Welthandelsorganisation, WTO, die werden ja zunehmend geschwächt. Und zwar im Zuge der veränderten internationalen Kräfteverhältnisse. Zwar sind IWF, Weltbank, weniger WTO immer noch dominiert von westlichen Mächten, aber sozusagen der Angriff aus dem globalen Süden ist zwar langsam, aber unaufhaltsam. Es wird hinhalten, auch bezogen auf UN-Institutionen. Der Westen leistet da hinhaltenden Widerstand, aber es ist im Grunde absehbar, dass der Einfluss des globalen Südens in diesen supranationalen Institutionen wächst und weiter wachsen wird, dass das also auf Dauer nicht zu verhindern wird. Und die erste Institution, die das zu spüren bekommen hat, ist ja die Welthandelsorganisation, die inzwischen auch von einer Frau aus dem globalen Süden geleitet wird und die inzwischen faktisch handlungsunfähig ist. Das heißt, diese supranationalen Institutionen im Zuge der veränderten globalen Kräfteverhältnisse werden meiner Auffassung nach erstmal an Funktionsfähigkeit und an Einfluss verlieren. Es sei denn, es kommt zu einer neuen multilateralen Weltordnung, die ich jetzt im Moment nicht sehe, sondern da finden Auseinandersetzungen statt. Und von daher ist auch aus diesem Grunde sozusagen die Tendenz einer, du hattest gesagt, du sprichst also von einem neuen globalen Etatismus. Davon ist meiner Auffassung nach im Moment nichts zu sehen. Okay. Wenn ich jetzt nochmal den zweiten Teil, nämlich auf den Internationalen Währungsfonds, das ist richtig, dass dann die Wirtschaftswissenschaftler, und das gibt einige sehr gute Wirtschaftswissenschaftler, insbesondere beim IWF, bestimmten Elementen des Washington-Konsensus, also der alten Strukturanpassungspolitik, mit theoretischen Argumenten skeptisch gegenüberstehen. Wenn ich mir jetzt aber genau die Programme angucke, ich habe mich in dem Artikel vor allem auf ein beliebiges Beispiel eines Kredits an Ägypten konzentriert, dann sind die alten Konditionalitäten, also Deregulierung, Ausdehnung des Privatsektors und so weiter. Also der Washington-Konsensus hat ja ein Programm von 10 ganz konkreten Punkten aufgelistet. Das finden wir alles in der faktischen Strukturanpassungspolitik beziehungsweise in den Konditionalitäten des IWF bei der Vergabe von Krediten an Entwicklungsländer wieder. Also ich würde da mal sagen, es gibt dann auf der theoretischen Ebene eine sehr kritische Diskussion, was neoliberalen Positionen betrifft. Man will oft auch überhaupt nichts mehr davon wissen, dass man neoliberal gewesen ist oder ist. Aber faktisch wird eigentlich die alte Politik weitergeführt. Und wie gesagt, ich hatte mir das für den Artikel nochmal angesehen. Verschiedene dieser Kreditprogramme, da sehe ich eigentlich keine wesentlichen Veränderungen. Also keine Abkehr, sondern also keine Abkehr von der klassischen Politik des Washington-Konsensus, wenn ich das mal sagen darf, ja. Okay. Also das, was man jetzt mit neoliberalen Etatismus vielleicht überschreiten könnte, wirkt ja für Nicht-Wirtschaftswissenschaftler, die sich vielleicht nicht so auskennen, erstmal auch ein bisschen widersprüchlich. Also man kann ja eine Verbindung von Industriepolitik, Verschuldung, gleichzeitig Deregulierung und Zentralisierung beobachten, was man, wenn man jetzt so ein bisschen oberflächlich und schematisch rangeht, erstmal nicht zusammenkriegt. Du würdest aber trotzdem sagen, es ist eigentlich ein Fortbestehen der alten neoliberalen Politik und nicht der Übergang zu etwas qualitativ Neuem oder möglicherweise doch? Nee, das würde ich schon sagen, nur die Situation hat sich verändert. Wir haben, wird ja viel von Multikrise gesprochen und der Kapitalismus ist im Grunde in einer Situation, in der sich ganz viele grundlegende Dinge verändert hat. Also ich fange mal an mit der internationalen Position der großen kapitalistischen Länder, die bedroht ist durch aufsteigende Länder aus dem globalen Süden. Also sozusagen das Kräfteverhältnis verschiebt sich. Zweiter Punkt, ökologische Anpassung, also insbesondere die Klimakrise. Dritter Punkt, neue Technologien, Digitalisierung. Das heißt, der Kapitalismus ist in eine Situation gekommen, wo er sich grundlegend neu erfinden muss. Das ist schon öfters passiert. Das war nach der Krise 1873, also der sogenannten Gründerkrise. Das dauerte fast 20 Jahre, bis sie sozusagen da eine neue Struktur gefunden haben, die man jetzt mal abkürzend Monopolkapitalismus genannt hat. Und das war die große Krise 1929-33 mit der Depression, die bis Ende der 30er Jahre in den meisten Ländern anhielt. Der Kapitalismus musste sich neu erfinden und tat das mit dem Rüstungskeynesianismus und nachher mit dem Wohlfahrtsstaat. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo der sich neu erfinden muss. Und dieses Neuerfinden heißt, dass diese Anpassung nicht mehr über Marktprozesse zu bewältigen ist. Weil, also nehmen wir mal die gesamte Energiepolitik, da sind gewaltige Kapitalvernichtungsprozesse, also die Energieunternehmen müssen gewaltige Abschreibungen, in Deutschland war das noch mit der Abkehr von der Atomenergie sozusagen potenziert. Es müssen gewaltige Neuanlagen in Infrastrukturen, also das sind nicht bloß sich rentierende Technologien, sondern das sind Investitionen, die sich nur in sehr langen Zeithorizonten rentieren. Das können private Unternehmen nicht tun. Da muss der Staat massiv eingreifen und mit Geld diesen Strukturwandel fördern. Eine linke Position wäre nun zu sagen, ja, wir werden diesen Unternehmen jetzt riesige Subventionen zur Verfügung stellen. Und im selben Heft von Z wurde ja nochmal dargestellt, wie gewaltig die Subventionen in die private Wirtschaft angestiegen sind. Hm. Ja, das müssen wir machen. Und da würde die Linke sagen, ja, aber wenn wir diesen Unternehmen diese Milliarden zuschustern, dann wollen wir auch mitreden. Und das will natürlich die neoliberale Politik auf jeden Fall verhindern. Das heißt, hier werden Subventionen verteilt, ohne irgendwelche politische Auflagen zu machen. Und das, würde ich sagen, ist sozusagen die Anpassung von neoliberaler Politik an die Herausforderungen, die mit der Transformation des Kapitalismus und der Anpassung des Kapitalismus an neue äußere und innere Bedingungen verbunden ist. Also deswegen würde ich sagen, ist halt in der konkreten Situation, in der wir sind, Etatismus und Neoliberalismus kein Widerspruch, weil eben der Kapitalismus in dieser, man spricht ja von Polykrise, Multikrise steckt, aus der er vielleicht herauskommt, sagen wir mal, vor 2015 war eigentlich so die Vorstellung des grünen Kapitalismus herrschend. Das heißt, der Kapitalismus ist sozusagen an eine Schranke gestoßen und kann die aber überwinden, indem er sich in Richtung ökologische Prinzipien anpasst. Das ist eigentlich jetzt in den letzten Jahren zum Stillstand gekommen und wir entwickeln uns halt in den wieder in eine rüstungswirtschaftliche Richtung. Also die Hoffnung, einen neuen Konjunkturaufschwung erleben zu können, ist inzwischen sehr stark an Rüstungsproduktion, an Rüstungsausgaben gebunden. Das heißt, das ist eigentlich die Variante, die wahrscheinlich sich durchsetzen wird. Ja, da wollte ich vielleicht noch mal kurz nachfragen. Das ist ja auch eben genau der Punkt, wo sich so manche reformistische Forderungen draufsetzen, jetzt vielleicht nicht unbedingt Marxisten, sondern eher so aus dem SPD-Milieu, so die Prognose, man könnte Krisenprävention oder Krisenüberwindung möglicherweise über diesen Hebel lösen. Also plus Infrastrukturprogramme, wo dann ja auch immer noch betont wird, naja, da geht ja auch Straßenbau und Brückenerneuerung mit einher. Ich würde da aber auch übrigens immer darauf hinweisen, dass das schon auch häufig mit einem sehr starken militärischen Bias geschieht. Abgesehen davon, dass das auch immer das Potenzial der totalen Vernichtung beinhaltet. Aber okay, das nur nebenbei. Ist es denn aber, selbst wenn man dem jetzt folgen würde aus so einer ich sag mal, rechtssozialdemokratischen Perspektive überhaupt realistisch? Was wäre da so deine Einschätzung, so schwer Prognosen sind? Also ich meine, es hat ja nach 1938, 39 funktioniert. Also die USA sind im Grunde erst 38, 39 mit der Aufrüstung aus der Krise gekommen. Und in Deutschland ist das im Grunde schon ab 1933 der Fall gewesen. Das heißt, die massive Aufrüstung hat zu einem Konjunkturaufschwung geführt. Also allerdings glaube ich, dass wir heute in einer grundlegend anderen Situation sind. Denn wir haben, wie gesagt, diese gewaltigen Anforderungen an die Ressourcen aus der Rüstung. Zweitens haben wir gewaltige Anforderungen eben immer noch aus der Anpassung an die ökologischen Grenzen des Planeten. Die verschwinden ja nicht. Ich las gerade eine ganz interessante Studie, die also deutlich macht, dass man zum Beispiel Maßnahmen gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise verzögern kann. Die Kosten, die dann aber durch im Kontext von Naturkatastrophen entstehen, sind eher größer als die Aufwendungen, die man also für ökologische Vorbeugungsmaßnahmen machen müsste. Und der dritte Pfeiler, der ja nun herhalten soll, um das alles zu finanzieren, nämlich der Sozialbereich, der ist ja bei uns in den öffentlichen Ausgaben ein erheblicher Posten. Da kann man nicht viel machen, denn die Anforderungen an soziale Daseinsvorsorge steigen ja mit dem demografischen Wandel, mit dem demografischen Wandel noch. Man kann diesen Anstieg bremsen, aber man wird ihn niemals, jedenfalls nicht, sagen wir, in unserem bestehenden politischen System vollständig zurückschrauben können. Das heißt, das ist eine Situation, in der sozusagen drei große Blöcke, neue Anforderungen: A, Rüstung, B, ökologischer Umbau und C, Anpassung des Sozialsystems an die erhöhten Anforderungen in der Daseinsvorsorge, Stichwort demografischer Wandel. Und das ist ja auch ein Aspekt der Digitalisierung, Bildung. Also man müsste eigentlich gleichzeitig enorm in Bildung investieren. Also diese drei Anforderungen, denke ich, sind sehr schwer gleichzeitig durchzusetzen. Deswegen glaube ich nicht an den Aufschwung, der jetzt über die Rüstungsausgaben oder auch auf die über die Infrastrukturausgaben bewältigt werden ist. Also wir sind da meiner Ansicht nach in einer neuen Situation, in der halt diese drei Blöcke um Ressourcen konkurrieren. Und diese Ressourcen gibt es so nicht. Okay. Ich würde vielleicht noch mal einen kleinen thematischen Sprung wagen. Du hattest mir im Vorgespräch am Telefon gesagt, dass dir ein Aspekt in Diskussionen häufiger begegnet ist, und auch ich habe nach Lesen deines Artikels daran gedacht. Es gibt ja auch diese libertären Strömungen oder Gegenströmungen vielleicht sogar. Da würde ich noch mal interessant finden, wie man die eigentlich ins Verhältnis zum Neoliberalismus setzen kann. Also gemeint ist damit, sind da solche Strömungen, die zum Beispiel jetzt in Argentinien durch Milei vielleicht international noch ein bisschen bekannter geworden sind oder auch durch ja teilweise etwas auch skurrile Einzelpersonen im Silicon Valley oder so, wo es darum geht, eigentlich, also einige Vertreter gehen so weit, dass man sagt, man könnte komplett auf einen Staat verzichten oder vielleicht auf einen absoluten Minimalstaat sich begrenzen und eigentlich mehr in so eine Richtung reiner Vertragsfreiheit gehen. So zumindest in der Theorie. Da würde mich interessieren, wie schätzt du das ein? Wie siehst du diese libertären Konzepte im Verhältnis zum neoliberalen Denken? Und ist das wirklich in der Praxis dann ein radikaler Gegenentwurf oder eher eine extreme Zuspitzung derselben Logik, die versucht, zwar den Staat so ein bisschen unsichtbar zu machen, aber ihn auch eigentlich in Wahrheit weiter benötigt, um die Eigentumsordnung zu sichern? Wie schätzt du das ein? Gut, also ich würde mal sagen, es gibt jetzt im Neoliberalismus, wie er sich also zum Beispiel in der der deutschen Hayek-Gesellschaft oder in der internationalen Mont-Pelerin Society darstellt, eigentlich sehr interessante und eher überraschende Entwicklungen. Die eine ist die Zunahme von Tendenzen, die man als libertär bezeichnet. Also der Träger der Hayek-Medaille der deutschen Hayek-Gesellschaft ist Millet, der internationale Träger. Der nun sagt, ich bin Anarchokapitalist und eigentlich die Abschaffung des Staates propagiert. Das ist die eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung, erstaunlich, dass sozusagen rassistische Tendenzen sich auch als anschlussfähig an den Neoliberalismus erweisen. Mit den Debatten, also zum Beispiel in der Mont-Pelerin Society um Mitglieder aus der AfD oder anderen ausgesprochen rassistisch, fremdenfeindlich, rechtsradikalen. Das sind eigentlich für eine Tendenz, die sich liberal nennt, immer noch, also den Liberalismus im Titel hat, ganz erstaunliche Tendenzen. Jetzt sage ich mal diese libertären Geschichten. Es war jetzt ganz interessant in der FAZ ein Interview mit einem Federico Sturzenegger. Das ist der Digital- und Anpassungsminister unter Milei in Argentinien. Der sagt, naja, Milei ist Anarchokapitalist, er will den Staat abschaffen und glaubt, die Staatsfunktionen könnten alle auf private Unternehmen, Leute übertragen werden. Ich, also Sturzenegger, sein Minister, ich bin eher ein Anhänger des Minimalstaats. Aber gemeinsam eigentlich der Punkt ist, also der Sturzenegger sagt, ich kämpfe gegen den allgegenwärtigen Schutzstaat. Und damit meint er natürlich den Wohlfahrtsstaat. Meine Einschätzung ist, dass diese libertären Tendenzen, also die Leute, die sagen, wir brauchen gar keinen Staat mehr, wir können diese ganzen Staatsfunktionen an private Unternehmen übertragen, dass das sozusagen, ich würde mal sagen, eine propagandistische Überspitzung ist, die darauf abzielt, den Sozialstaat zurechtzustützen. Also ich denke nicht, dass große Unterschiede sind zwischen den Anhängern des libertärer Positionen und Anhänger des sogenannten Minimalstaats. Also die sozusagen der Kettensägen schwingende Libertarismus, denke ich, ist ein populistisches Element, was Mehrheiten gewinnen will, indem er sagt, ja, diese ganzen Eliten, die sich da jetzt im Staat festfressen, die werde ich abschaffen. Und also diese Elitengegnerschaft, die steht, denke ich, im Mittelpunkt dieser libertären Position. Und ein, sag mal, der erste Politiker, der mit so Positionen im Grunde da Furore gemacht hat, war ja in Italien Berlusconi, der das erstaunliche Kunststück fertiggebracht hat, einer der reichsten Unternehmer des Landes zu sein, 20 Jahre an der Spitze eines Staates zu stehen und gleichzeitig den Leuten zu erzählen, ja, ich hasse die Eliten, ich bin eigentlich für die kleinen Leute und ich bin eigentlich gegen diesen ganzen Staat. Also der höchste Staatsmann erzählt den Leuten, ich bin gegen den Staat und ich denke, diese radikale Position und ob ich jetzt mit der Kettensäge rumlaufe, das ist, sagen wir mal, denke ich, Populismus, der Versuch, eben politische Mehrheiten zu gewinnen. Im Kernpunkt geht es, wie dieser Federico Sturzenegger sagt, um den Abbau des sogenannten Schutzstaates, also des Wohlfahrtsstaates. Also ich denke, das ist der Punkt. Und man kann da im Neoliberalismus also an Punkte anknüpfen, die ja auch sich staatsfeindlich gerieren und sagen, der Markt eigentlich richtet das alles. Aber das sind Anknüpfungspunkte und ich denke, das ist, würde ich jetzt nicht also nur in dem Sinne ernst nehmen, dass es halt sozusagen eine politische Gefahr ist. Ich glaube nicht, dass die Leute das wirklich umsetzen. Zum Beispiel Trump wird auch also es gibt ja dieser Thiel und so, die kommen aus dem libertären Lager, gehören zum Trump-Lager. Gleichzeitig propagiert Trump also den Einstieg des Staates in viele ökonomische Bereiche, weil er da sieht, also da muss der Staat gezielt fördern und kann sich nicht zurückhalten. Das wäre der eine Punkt. Also das muss natürlich diskutiert werden. Und ich war jetzt eigentlich auch so etwas überrascht, dass so in den theoretischen Debatten auf einmal solche eher skurrilen libertären Positionen doch ein gewisses Gewicht gewinnen. Aber ich würde das immer noch, als Schützenhilfe für eine klassische neoliberale Strategie gegen den Wohlfahrtsstaat betrachten. Ja, das klingt dann ja eher so, als wäre das so eine Art ideologische oder propagandistische Waffe, aber im Prinzip zur Rechtfertigung auch relativ klassisch neoliberaler Politik. Ich erinnere mich, dass bei der letzten Bundestagswahl die FDP ganz kurz vor der Bundestagswahl so einen leichten Schwenk machte. Ich glaube auch, um sich von den ebenfalls neoliberalen Programmen von CDU und AfD so ein bisschen abzuholen. Und die Tendenz war, wir wollen mehr Milley-Wagen. Im Wirtschaftsprogramm der FDP konnte ich das jetzt nicht so richtig ablesen. Das würde dann so ein bisschen bestätigen, was du gerade ausgeführt hast. So habe ich das auch interpretiert damals. Ja, das. Ja. Gut, und der zweite, eigentlich sehr überraschende Aspekt ist halt die Fremdenfeindlichkeit, dass tatsächlich fremdenfeindliche Parteien also sich auf neoliberale Positionen beziehen können. Und da gibt es eigentlich auch bei den klassischen Autoren des Neoliberalismus, also im Mittelpunkt steht ja da immer Hayek, Anknüpfungspunkte. Wenn man zum Beispiel dieses Buch von Hayek Wege zur Knechtschaft liest, da wird furchtbar geabendländelt. Das heißt, nach Ansicht von Hayek ist der Individualismus kommt aus der griechischen Philosophie und ist eine abendländische Erscheinung. Es gab zur Zeit der Apartheid in Südafrika einen wichtigen prominenten Deutschen, der ganz dezidiert, das war Wilhelm Röpke, für die Apartheid Stellung nahm. Und da gab es auch schwere Auseinandersetzungen im neoliberalen Lager. Aber angeknüpft haben diese Theoretiker und tun auch heute die rechten Parteien, die sich auf Hayek und Röpke und andere beziehen, an zwei Elementen, nämlich dem Abendländlertum, die sagen, also das hat übrigens Hayek später in den 1970er Jahren selbst gesagt, damit Märkte funktionieren, brauchen sie ein einheitliches kulturelles Milieu. Das heißt, all die Fremden, die da kommen, die haben entweder ist noch nicht gelernt oder sie sind aus rassischen, also genetischen Gründen unfähig. Sie tendieren zum Kollektivismus, zum Autoritarismus. Und das ist sozusagen das Einfallstor, was viele rechte Parteien wählen. Und die AfD, die es also zum Beispiel glänzend versteht, fremdenfeindliche Positionen mit neoliberalen Positionen zu verbinden. Und das, ich würde sagen, das ist halt in der Anlage des Neoliberalismus als abendländisch und als gegen Egalitarismus gerichtet. Das sind die beiden Kernelemente, sagen wir mal, ideologischen Kernelemente. Und daran können dann heute eben auch rechte Parteien anknüpfen. Das ist eigentlich das, im gewissen Sinne, das Fatale, dass der Neoliberalismus diese Anknüpfungspunkte bietet. Und Es gab ja da auch in der Montpellerin Society Auseinandersetzungen um die Frage, aber sie haben sich nie klar gegen fremdenfeindliche Positionen abgegrenzt, sondern eben, wie gesagt, teilweise sie auch noch unterstützt mit dem Argument, na ja, also diese Massen des Südens, die sind eben kollektivistisch orientiert, die kennen also die abendländische Kultur nicht und sind daher ungeeignet für den Markt. Ja, also Rassismus und Neoliberalismus überhaupt kein Widerspruch. Das wird auch nochmal interessant werden, jetzt bei der wachsenden Stärke der AfD, die ja momentan noch nicht von der Mehrheit der Kapitalfraktion so als attraktives Pferd gesehen wird. Aber es gibt ja durchaus Anknüpfungspunkte und die AfD selber weist ja auch immer darauf hin, dass es doch vielleicht für Unternehmerverbände ganz attraktiv wäre, sich das Programm mal anzuschauen. Ja, und vielleicht noch hinzufügen, also in dem Milieu, wo ja jetzt, die westliche Vorherrschaft ernsthaft bedroht ist, ist halt auch der Gegner jetzt im globalen Süden ausgemacht wird, nicht nur der Gegner, sondern der Konkurrent, ist es halt auch verführerisch für Kapitalfraktionen auf sowas zu setzen. Also die China macht in vielen Bereichen ernsthaft Konkurrenz. Und für die Kapitalfraktionen, die jetzt von dieser Konkurrenz bedroht ist, ist es sehr verführerisch zu sagen, ja, die Chinesen, das sind Autoritäre, das ist also sozusagen, die kennen die abendländische Kultur nicht. Das heißt, ich denke, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass die führenden Kapitalfraktionen also bisher nicht für rechte Parteien plädieren. In den USA ist das schon umgekippt, wo also dann Silicon Valley, die großen Tech-Unternehmen sich auf die Seite von Trump geschlagen haben. Und eigentlich nur noch, sagen wir mal, die alte Industrie eher nochmal für die Demokraten ist. Das heißt, die Kapitalfraktionen sind da sehr anpassungsfähig und man sollte sich nicht darauf verlassen, dass die nun einer AfD-Regierungsbeteiligung also feindlich gegenüberstehen. Die werden sich auch sehr gut an eine AfD-Regierung anpassen können. Ja, das denke ich auch. Okay. Jörg Goldberg, vielen Dank an der Stelle für den Einblick in deinen Artikel. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen wolltest. Falls nicht, würde ich einfach darauf verweisen, den Artikel Neoliberalismus und Etatismus, Gegensatz oder Variantenwechsel nachzulesen, wie auch andere Artikel in der Z. Aber möglicherweise möchtest du auch noch mal was ergänzen. Na, ich denke, wir haben ja, sagen wir mal, eigentlich alle wichtigen Aspekte behandelt und kann vielleicht nur noch mal zusammenfassend sagen, dass das Konzept des Neoliberalismus ist halt sehr, sagen wir mal, breit, vielfältig und anpassungsfähig. Aber man muss gleichzeitig berücksichtigen, in welcher Zeit, in welcher Situation wir uns befinden, halt in dieser Umbruchssituation. Ich denke, wenn man das Verhältnis von Neoliberalismus und Etatismus richtig einordnen will, dann muss man diese konkrete Umbruchssituation, in der sich der Kapitalismus befindet, mit einbeziehen. Okay. Vielen Dank, Jörg, für deinen Besuch in der Kommunismuskneipe. Ich bedanke mich auch und werde ein Bier auf euer Wohl trinken. Das ist schön. Wir trinken auf dich. Das war Z, die Podcast-Serie der Kommunistenkneipe mit der Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Kauft euch eine Ausgabe der Z oder abonniert sie. Abonniert und folgt auch der Kommunistenkneipe auf Instagram, Telegram, YouTube oder Spotify.